aber sprach zum dritten Mal zu ihnen: Was hat ihr denn übelst getan? Ich finde keine Ursache des Todes an ihm. Darum will ich ihn züchtigen und loslassen. Sie lagen ihm an mit starkem Gestein und forderten, dass er gekreuziget würde. Und ihr und der hohen Priester Geschrei nahm überhand. Pilatus aber urteilte, dass ihre Bitte geschehe. Gab ihren Willen.